Eine Nachricht, die man ziemlich selten hört. Letzte Nacht wurden in den USA zwei mutmaßliche Hacker festgenommen. Sie sollen mit den beiden losen Hacktivistengruppen LoselSec und Anonymous in Verbindung stehen und unter anderem an den Angriffen auf Sony in diesem Jahr beteiligt gewesen sein. Das ist letztlich aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mittlerweile geht ja fast keine Woche mehr um, in der man nicht von einem neuen Hackerangriff erfährt. Diese Woche wurden allerdings einige besonders bemerkenswerte Attacken bekannt. Bemerkenswert einmal, weil er besonders professionell geplant war, also einer dieser Hackerangriffe, und zum anderen, weil das Ziel der Angriffe Rüstungskonzerne auf der ganzen Welt waren. Die sollen sogar über Monate hinweg ausspioniert worden sein. Sebastian Sonntag ist bei mir. Du kannst uns sagen, was da genau passiert ist. Ja, die Sicherheitsfirma Trend Micro hat die Angriffe entdeckt. Auf ihrem Blog ist zu lesen, dass die Ziele der Angriffe, wie du gerade schon gesagt hast, Rüstungsunternehmen in Japan, in Israel, in Indien und in den USA waren. Wer die Angreifer sind, ist nicht bekannt. Sie waren aber schon seit Juli aktiv und haben die Firmen auf einem ziemlich professionellen Weg und auch in mehreren Stufen angegriffen. Weiß man denn, an welche Informationen die Angreifer auf diese Weise gekommen sind? Das sind ja teilweise hochbrisante Sachen, geht man zumindest mal von aus. Nein, ganz genau weiß man das nicht. Sie sind aber sehr geschickt vorgegangen. Infizierte wurden die Rechner mit einer E-Mail, in der sich ein Trojaner in einem angehängten PDF-Dokument versteckt hat. Wenn der auf einem Rechner aktiviert wurde, hat er als erstes eine Liste mit Dateien, die auf dem Rechner gespeichert sind, an das Hackernetzwerk weitergeschickt. In einem zweiten Schritt hat der Trojaner dann ein Programm zum Knacken von Passwörtern heruntergeladen. Damit sind die Angreifer dann zum Beispiel auch in gesicherte interne Firmennetzwerke reingekommen. In einem dritten Schritt hat der bereits aktivierte Trojaner auf dem Rechner noch einen zweiten Trojaner aus dem Netz geladen. Mit der Hilfe des zweiten Trojaners konnten die Angreifer dann den kompletten Rechner fernsteuern. Es ist also davon Wahnsinn. Auszugehen, ja. Dass da wirklich geheime Dokumente auch gesichert werden konnten. Also ich kann mir ja vorstellen, dass irgendwelche Hacker spielend leicht bei mir reinkommen in mein Netz. Aber wie kann es denn wirklich sein, dass Hacker scheinbar so leichtes Spiel haben, gerade bei Unternehmen, bei denen man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie über eine sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen, ja Bataillon eigentlich verfügen? Ja, das liegt daran, dass sich die Angreifer gezielt ihre Opfer ausgesucht haben, erklären auch die Sicherheitsexperten von Trend Micro. Zitat, hinzu kommt, dass bestimmte Malware-Komponenten speziell auf ein Unternehmen ausgerichtet sind und das zeigt, wie zielgerichtet die Angreifer sind. Ja, und wenn es ein Angreifer wirklich nur auf ein bestimmtes Ziel oder eine Gruppe von Zielen abgesehen hat, ist es auch ziemlich schwer, so einen Angriff abzuwehren. Das bestätigt auch der Cyberwar-Experte Sandro Geiken. Wenn die Angreifer sich halt ein bisschen schlau machen vorher und raffinierter vorgehen, dann ist es nicht mehr so leicht. Also, dass man dann tatsächlich sich in die E-Mail-Accounts von jemandem reinhackt, mit dem die Zielperson normalerweise kommuniziert und dann von da aus ein Dokument schickt, zum Beispiel eine Word-Datei oder eine Excel-Tabelle, die sowieso geschickt werden sollte und dann bittet man, die mal einmal zu öffnen, mal einmal drüber zu gucken. Das merkt man natürlich nicht so leicht. Ja, und dann hilft im Zweifel auch nicht mal mehr der gesunde Menschenverstand, wenn es dann so aussieht, als ob die E-Mail von einem Kollegen kommt, mit dem man eh häufig in Kontakt steht. Man hat ja mittlerweile auch immer mehr das Gefühl, dass keiner mehr sicher zu sein scheint im Netz. Sony, Nintendo, Neckermann und sogar die CIA, der US-Senat und die Bundespolizei wurden in diesem Jahr schon Opfer von Hackerangriffen. Jetzt der Angriff auf die Rüstungsunternehmen. Wie kann es denn sein, dass so viele und ja auch so wichtige Organisationen so einfach angegriffen werden können im Netz? Ist das Internet irgendwie mittlerweile vielleicht ein Konstruktionsfehler? Kann man darüber so spekulieren? Ein Konstruktionsfehler, und ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist in dem Zusammenhang nicht ganz so einfach. Eigentlich war das Internet aber gar nicht dafür gedacht, dass es jetzt von Millionen von Menschen genutzt wird. Das bestätigt auch Matthias Gärtner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also ganz klar, das Internet war zunächst einmal eine militärische Entwicklung, die dann später in die Wissenschaft gekommen ist. Dass das Internet jetzt praktisch überall ist, per Funk überall auch erreichbar oder fast überall, das war überhaupt nicht vorzusehen. Was am Anfang bei der Entwicklung des Internets nicht in dem Maße beachtet worden ist, das sind die Aspekte der Sicherheit. Ja, deshalb wird jetzt an allen Ecken versucht, das Netz sicherer zu machen. So, und jetzt verrat uns mal, wie das funktioniert. Wie kann das Internet sicherer werden? Ja, letztlich liegt das in der Verantwortung der Firmen selber, die sich im Netz umhertreiben. Facebook zum Beispiel, das ja mittlerweile auch voll von Spam und Trojanern ist, zahlt allen Leuten, die eine Sicherheitslücke finden, Geld. Das erfährt man zum Beispiel auf Zeit.de. Mittlerweile haben schon über 50 Leute Lücken bei Facebook gefunden und insgesamt hat Facebook mehr als 40.000 US-Dollar als Belohnung ausgezahlt. Ob sich das dann auch rechnet, erfahren wir vielleicht am 5. November. Für dieses Datum ist ein großer Angriff auf das soziale Netzwerk geplant. Auf der anderen Seite muss man sagen, werden die Angreifer aber auch immer professioneller. Man kann zum Beispiel mittlerweile Botnetze im Internet tageweise mieten. Das sind Netzwerke von tausenden entführter Rechner. Da könnte auch dein oder mein Rechner mit bei sein, ohne dass wir was davon mitbekommen. Und mit solchen Netzwerken können dann große Server im Netz angegriffen werden. Also das klingt ja so, als würde das Internet immer unsicherer werden. Müssen wir das Netz am Ende vielleicht sogar irgendwann schließen, weil nichts mehr sicher ist und nicht mehr funktioniert, weil alle Systeme gehackt wurden? Es klingt abwegig, aber Constanze Kurz zum Beispiel vom Chaos Computer Club hält das zumindest nicht für ganz ausgeschlossen. Sie schreibt auf faz.net, die Technologien, auf denen die digitale Wirtschaft beruht, wurden nicht für die Zwecke, für die sie heute eingesetzt werden, entworfen. Das Internet ähnelt einem großen Kreuzfahrtschiff, das nur von weitem betrachtet strahlend und stolz daherschwimmt. Wenn man ganz nach unten steigt, stellt man mit Erschrecken fest, dass das Schiff eigentlich eine Ansammlung notdürftig miteinander verteuter Flöße ist, auf denen findige Kulissenbauern der Rumpf und nach Sonnendecks und Salons errichtet haben. Ganz unten sind nur noch modernde Holzstämme und einige leere Fässer, die das Schiff oben halten. Oh, Hilfe, die Apokalypse naht und der 5. November ist auch nicht mehr weit weg. Also da bin ich ja mal sehr gespannt, was da auf alle zukommt, die bei Facebook angemeldet sind. Gestern haben wir in der Webschau darüber gesprochen, dass die neuen Features, die Facebook in den letzten Wochen eingeführt hat, häufig von Googles neuen sozialen Netzwerk Google Plus inspiriert waren. Das waren alles eher kleine Änderungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Neuigkeiten von Freunden jetzt zu abonnieren, ohne dass man mit ihnen befreundet sein muss. Gestern Abend hat Facebook in den USA auf der eigenen Entwicklerkonferenz F8 eine größere Veränderung vorgestellt, die sogar das Erscheinungsbild von Facebook verändern wird. Sebastian, du kennst dich aus. Worum geht's da? Es geht um die Profilseiten. Facebook verändert die Profilseiten der Nutzer grundlegend. Alle Ereignisse inklusive Fotos, Videos werden in Zukunft in einer Zeitleiste angezeigt. So erzählt man die ganze Geschichte seines Lebens auf einer einzigen Seite, zitiert Welt.de, Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg, der die neuen Profilseiten gestern Abend vorgestellt hat. Außerdem kooperiert Facebook in Zukunft mit verschiedenen Online-Videotheken, Musikdiensten und anderen Medienunternehmen. Mithilfe des Musikdienstes Spotify zum Beispiel soll es in Zukunft möglich sein, zu sehen, was deine Freunde gerade für Musik hören und sich auch live in Playlists von Freunden einzuklinken. Boah, das finde ich aber schon fast unverschämt, aber gut. Ich vermute mal, man muss da vorher zustimmen. Okay. Und es geht erstmal nur in den USA, weil Spotify in Deutschland bisher keinen Deal mit der GEMA hat. Ja. Ähnliche Systeme soll es dann aber auch für Videos geben. Jetzt waren ja die letzten Neuerungen von Facebook ja eindeutig Reaktionen auf Funktionen von Googles sozialem Netzwerk Google Plus. Mhm. Trifft das auch auf die gestern vorgestellten Funktionen zu? Ja, man könnte schon auf die Idee kommen, wenn man sich Googles Konzept anschaut, zum Beispiel mit Videogruppen, Chat und der Möglichkeit, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten. Auch die Tatsache, dass man sich bei Google Plus nicht anfreundet, sondern sich nur gegenseitig folgt, wirkt irgendwie kälter als bei Facebook und spricht vielleicht eher professionellere Nutzer an. Dass Facebook jetzt noch mehr auf das Privat setzt, ist für den Chefredakteur der deutschen Ausgabe des Wired Magazine, Thomas Knüver, ein Zufall. Er schreibt auf seinem Blog, wer die weitreichenden Änderungen als Distanzierung Facebooks von Google sieht, liegt meiner Ansicht nach aber falsch. Ein so großes Projekt wird nicht innerhalb weniger Wochen oder Monate aufgesetzt. Zuckerberg dürfte dies langfristig geplant haben und es wäre ein Zeichen dafür, wie er das Netz sieht. Für Knüver hatte vor allem die neue Integration von verschiedenen Mediendiensten Potenzial. Die neue Zeitleiste sehen viele im Netz aber eher kritisch. Einer davon ist Matthias Roskos. Er schreibt auf seinem Blog Social Network Strategien. Schade, wenn man Facebook nur noch nutzen kann, wenn man vorher stundenlang an den Einstellungen rumgeschraubt hat und das dann wöchentlich wiederholen muss. Wenn Medienkompetenz in permanente Filteranpassung ausartet, ist das Tool kein hilfreiches Tool mehr, sondern nur noch eine nervige Webseite. Ganz ehrlich, ich kenne etliche Menschen, die Facebook den Rücken kehren werden, wenn zu sehen ist, wo sie die letzten Monate waren. Es besteht die große Gefahr, dass es zu viel wird. Das also eine Stimme. Wir haben auf unserer Facebook-Seite weitere Stimmen gesammelt zu Facebook und seiner neuen Timeline, dass man dort also eigentlich seinen Lebenslauf nachzeichnen kann. Die überwiegende Meinung, die ich zumindest gesehen habe, war, dass es absolut überflüssig sei, aber bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, posten Sie sie auf unserer Website unter deradiowissen.de, finden Sie den Link zu unserer Facebook-Seite und alles zum Nachlesen und Nachklicken finden Sie natürlich dann halt auch dort immer wieder perfekt und übersichtlich zusammengestellt auf eben deradiowissen.de.